jungen Jahren. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Talkrunde und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das könnt ihr gerne machen. Ruft ganz einfach diese Telefonnummer hier an, 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Karin und Karin ist 50 Jahre alt. Grüß dich. Hallo, Domian. Hallo, Karin. Mein Grund des Anrufes ist der, ich werde also morgen meinen Sohn beerdigen müssen, der an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Wann ist er gestorben? Das können wir leider nicht ganz nachvollziehen. Er wurde nämlich gefunden, als er schon etwa knapp 2 Wochen tot war, in seiner Wohnung. Wie alt ist er geworden? Er wäre im nächsten Monat 30 Jahre geworden. Und Grund ist eigentlich, du hattest am letzten Freitag die Michelle am Telefon gehabt, da hatte ich zwar ein bisschen später eingeschaltet. Ja, ein 15-jähriges Mädchen, ja genau. Ja, soweit ich das nachvollziehen konnte, hatte die dich wohl gefragt, ob sie Drogen nehmen kann oder sie probieren kann. Ecstasy-Pillen und so etwas, ja. Ja, und ich muss sagen, also es war die Hölle für meinen Sohn und für mich und ich kann nur jeden jungen Menschen warnen, lasst die Finger davon. Die jungen Leute wissen gar nicht, was sie sich antun. Wie lange war er drogenabhängig? Was ich nachvollziehen kann, hat er bereits mit dem 18. Lebensjahr diese berühmten weichen Drogen genommen. Und es ist eine Einstiegsdroge. Da kann jeder andere sagen, es stimmt nicht, aber es ist mit Sicherheit eine. Denn es lief vom Haschisch übers Kokain und an der Nadel hing er schätzungsweise jetzt so die letzten 6 Jahre. Und das ging von der Zeit bis jetzt zum Schluss? Es gab keine weiter. Wir hatten keine Chance, irgendwelchen Einfluss zu nehmen. Er hat 3 Tage nach seinem 18. Geburtstag einen Lehrvertrag hingeschmissen, das letzte halbe Jahr, weil das Umfeld ihm erklärt hat, man kann auf andere Weise wesentlich besser Geld verdienen. Und unser Staat hat ja leider Gottes die Volljährigkeit auf 18 Jahre gemacht und dann hast du auch als Eltern keine Chance mehr. Hat er irgendwelche Versuche mal unternommen, davon wegzukommen? Halbherzige, würde ich sagen. Diese Versuche wurden immer nur dann gemacht, wenn er unter Druck gesetzt wurde von Polizei, Staatsanwaltschaft, Sozialamt, um wieder an eine Wohnung zu kommen. Dann ist er mal 3-4 Tage in so eine Anstalt rein, dann kam er wieder und... Ja, damit ist es ja nicht getan, in 3-4 Tagen. Nein, der ernsthafte Wille war meines Erachtens nie da. Wie eng war dein Kontakt denn in den letzten Jahren zu ihm? Die letzten 2 Jahre musste ich mich leider emotional sehr stark von ihm lösen, weil er meine Familie besonders mich auch bedroht hat, dass er mich umbringen will. Er hat mich im Krankenhaus aufgesucht und hat mich mit dem Tod bedroht, weil er nicht an Geld kam. Er hat mir im Krankenhaus am Bett einen Tod gewünscht, dass er an sein Erbteil kommt. Also ich will mal sagen, es war nicht mehr mein Sohn gewesen in dem Moment. Wobei ich jetzt nicht alles damit entschuldigen kann, dass er eben im Kopf nicht mehr ganz klar war. Ne? Wie hast du im Krankenhaus darauf reagiert, dass dein eigener Sohn dir den Tod androht? Eigentlich in dem Moment noch relativ cool, muss ich sagen, weil ich habe das gar nicht so erkannt, ja. Und habe eigentlich relativ ruhig zu ihm gesagt, also Markus, wenn du mich jetzt umbringst, gehst du ins Gefängnis und dann kriegst du gar nichts. Und dann sagt er, dann werde ich dir das Liebste nehmen, was du hast, das war mein Mann, damit du siehst, wie ernst mir es ist. Ist dein Mann auch sein Vater? Nein, das ist der Pflegevater, also der leibliche Vater. Wir haben sehr, sehr guten Kontakt zueinander, immer noch. Aber da ist das Verhältnis auch dann auseinandergegangen, weil er hat uns wirklich nur noch belogen, was man auch immer wieder hört, dass wenn sie mal so weit sind, dann geht nichts mehr. Ne? Nach dieser Krankenhausszene, die ja dann wahrscheinlich alles, den Rest in dir noch zerstört hat an Hoffnung, ich hatte immer noch Hoffnung. Selbst danach noch? Nein, ich habe vor 2 Jahren, haben wir nochmal einen Kontakt angefangen. Das heißt, er zu uns. Wir haben uns auch nochmal getroffen, wir wollten ihm nochmal einen Neuanfang geben, und zwar alle 4, mein Mann, ich, mein Ex-Mann und seine 2. Frau. Wie gesagt, wir sind eine enge Familie, wir haben eine enge Bindung. Da hat er uns also so bitter enttäuscht. Inwiefern hat er wieder in Drogen, er hatte sich von uns Geld gepumpt, um das irgendeinem Freund zurückzuzahlen. Und wir waren natürlich schon vorsichtig geworden, haben auch kontrolliert, ob das Geld dort abgegeben wird. Das wurde abgegeben und mein Sohn hat einen Fehler gemacht und hat im Auto bei mir die Plastiktüte, die er mit runtergebracht hat, vergessen und die war dann voll Drogen. Das heißt, wir haben indirekt ihm mit den 200 die Drogen bezahlt. Die Drogen bezahlt. Mhm. Und das Schlimme war, er hat sie als Dealer dann weitergegeben. Ne? Hat er sein Geld auch als Dealer verdient oder hat er noch andere kriminelle Dinge getan? Weißt du das? Ja, er war dazwischen im Gefängnis für 6 Monate. Mhm. Da habe ich aber dann auch Lebensmittel hingebracht. Ich habe mich im Hintergrund immer noch umgekümmert, aber halt nicht mehr so offensichtlich, weil ich habe es emotional nicht mehr hingekriegt. Ne? Jetzt ist dein Sohn tot. Ja. An einer Überdosis von Heroin. Mhm. Und jetzt stehst du kurz vor der Beerdigung. Ja. Und nach all dem, was geschehen ist, wie ist dir heute zumute? Es tut verdammt weh. Ich habe nicht geglaubt, dass das noch so wehtun kann, weil ich wirklich versucht habe, mich die letzten 2 Jahre komplett von ihm abzunabeln. Mhm. Aber es war mein Kind. Mhm. Hast du, auch wenn alle Vernunft dagegen spricht, dennoch auch so ein Gefühl, dass du sagst, vielleicht habe ich auch Schuld? Habe ich was falsch gemacht? Die Phase war natürlich da gewesen und die war sehr lange da gewesen, wobei ich damals vor 3 Jahren in psychotherapeutische Behandlung bin, eben wegen dieser Sache, weil diese Schuldkomplexe so extrem waren. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe zwischendurch Lungenkrebs gehabt, habe jetzt Brustkrebs gehabt und das kommt auch nicht von ungefähr. Ich möchte jetzt da keine Schuldzuweisung machen, aber ich habe mich also nun natürlich so reingesteigert in alles und da stand dann die Frage zur Debatte, bin ich als Mensch auch noch was wert? Habe ich auch das Recht noch zu leben? Oder muss ich mich jetzt wirklich nur aufopfern? Ja. Natürlich haben wir uns Schuld eingeredet auch und haben, du kennst es ja, rundum heißt dann, ach, du warst zu gut, der hat zu viel gehabt. Ja, dann haben gesagt, du hast ihm zu wenig gegeben. Also du wirst ja auch von allen Seiten irgendwo da in so einen Rahmen reingepresst. Gelingt einem als Elternteil, als Eltern denn in irgendeiner Weise eine Erklärung, dass es nun wirklich so enden musste? Warum hat er nicht für sich wirklich auch die Einsicht gewonnen, die Notbremse gezogen? Es gibt ja immer wieder Fälle, die das dann auch schaffen. Warum hat er es nicht geschafft? Er war relativ labil. Leute, die ihm einen leichten Weg versprochen haben, auf die ist er immer aufgesprungen. Mhm. Also dieser schwierigere Weg, der eben etwas länger gedauert hätte zum Ziel, den wollte er nicht. Und da habe ich vielleicht eine gewisse Mitschuld, muss ich sagen. Aber ich habe ihm sehr viel in seinen jungen Jahren abgenommen. Aber es ist müßig. Wahrscheinlich haben das viele andere Eltern auch. Und dennoch sind die Kinder nicht in eine solche Laufbahn geraten. Also ich glaube, dass man das gar nicht so verallgemeinert nicht sagen kann. Mit Sicherheit. Hast du jetzt große Angst vor der Beerdigung? Es wird nochmal ein harter Tag kommen, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite tröstet es mich das. Er hatte ja auch durch diese Heroinsucht ziemlich am Anfang schon die schwere Hepatitis C bekommen. Mhm. Er war ja schon letztendlich unheilbar krank. Mhm. Ja. Nur der Tod, den hatte ich mir etwas anders vorgestellt, weil ich dachte, gut, er kommt noch. Ich habe es oft durchgespielt in Gedanken. Mhm. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil ich habe ja damit rechnen müssen. Und dennoch? Und dann ich dachte halt, er kommt ins Krankenhaus, du kriegst einen Anruf, du kannst noch mal hin. Man kann noch mal reden miteinander. Es ist so viel, was noch zu bereden gewesen wäre. Was hättest du ihm gerne unbedingt noch gesagt? Dass ich das alles so sehr bedauere und vor allen Dingen, dass ich so hilflos war. Dass ich keine Möglichkeit hatte, ich habe sie ihm angeboten, die Hilfe, und dass ich so schade fand, dass er sie nicht angenommen hat, von niemandem. Ja. Eine sehr schlimme und sehr tragische Geschichte. Ja. Und eine sehr richtige Reaktion, ich finde es sehr richtig, dass du dich gemeldet hast, auch auf das Telefonat mit dem 15-jährigen Mädel. Richtig, es ist Wir hatten ja gestern auch nochmal das Thema. Es ist ja immer dasselbe, dass man als Jugendlicher neugierig ist. Habe ich gestern ja auch gesagt. Ich war es auch früher. Aber ich habe wiederholt das nochmal von gestern. Irgendwo muss man der eigenen Neugierde in diesem Thema auch Grenzen setzen. Ne? Ja, nur bei uns würde ich sagen, vom Alter her, bei uns war es ja noch der Kick, dass du heimlich im Schulhof in der Ecke geraucht hast. Da war es, also das hört sich jetzt sicher so an, wie meine Mutter früher mit mir geredet hat. Die war für mich auch alt und verbohrt. Aber für die war ja das Rauchen entsprechend schon damals was Schlimmes gewesen. Ja. Aber ich muss sagen, diese Drogen, es ist so ein Teufelszeug. Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht noch ein paar Worte sprechen, Karin? Auch gerne, würde ich gerne nochmal drauf. Das ist der Ferdinand heute Nacht. Du legst auf, du kennst das und der Jan oder wer auch immer meldet sich noch. Genau, wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, ich danke dir schön und weiterhin eine gute Sendung. Ja, ich wünsche dir für morgen sehr viel Kraft. Ich habe eine super Unterstützung mit meiner Familie, das muss ich sagen. Alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Timo. Timo ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hi. Bin ich schon drauf? Ja, du bist schon drauf. Ja, erstmal ein Riesenkompliment an deine Sendung. Vielen Dank. Guck ich fast jeden Abend und Dankeschön. Das ist super. Dein zu der Thema? Schlimmen Geschichte eben ist meins eher unbedeutend. Also ich wollte mit dir über Big Brother reden. Ich weiß, du bist ein großer Christian-Fan. Jetzt stöhnen wahrscheinlich schon wieder ganz viele Leute, sagen, nein, nicht schon wieder das Thema. Ich kann es dir nicht ersparen. Aber ich sitze hier zwischen den Stühlen, ne? Wir haben die Fraktion, die es nicht hören wollen, nicht sehen wollen. Und die andere Fraktion, die lechzen danach. Ne? Und du bist ein Big Brother-Gucker? Mittlerweile. Am Anfang habe ich es auch nicht geguckt. Aber seit man in allen Zeitungen über Christian liest, habe ich da auch mal reingeguckt. Und jetzt muss ich sagen, gucke ich fast regelmäßig. Ich weiß ja, dass du ein großer Christian-Fan bist. Ne? Ja, mittlerweile geworden, ja. Am Anfang fand ich ihn auch ziemlich ätzend. Und ich würde ihn vielleicht auch nicht ganz gerne so in meiner Umgebung haben. Aber durch das, was in dem Container passiert ist, bin ich schon zu einem Fan von ihm geworden. Ja. Und habe ihn sehr bewundert, dass er das so durchgehalten hat, die ganze Zeit gegen die Kraft von allen da anzukommen und sein Ding durchzuziehen. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Hohlfrucht da endlich draußen ist. Ach, du findest ihn nicht gut? Ich finde ihn überhaupt nicht gut, nein. Also er hat sich so dermaßen dämlich aufgeführt bei diesem, hast du es gesehen gestern? Ja, natürlich. Also, aber er ist doch ein geborener Entertainer. Der Oliver Geissen stand doch ganz hilflos daneben, als er in das Studio reinkam. Und das Publikum, hatte das Publikum ja in der Hand. Ja, ach mein Gott, der wird jetzt singen und eine CD machen und soll er. Wahrscheinlich, ja. Was hältst du von den neuen Bewohnern? Ach, die neuen. Also dieser Wurzelsepp geht mir schon sehr auf den Zeiger. Ja, der hat einfach tierisch an der Quatsche und die Frau hat ein Charisma wie Hausstaub. Völlig langweilig. Wen würdest du rauswählen? Also ich weiß es nicht. Ich war bisher richtig süchtig danach, aber habe mir jetzt überlegt, nachdem dieser Konflikt ausgestanden ist, Steffi und Christian, guckst du es gar nicht mehr jeden Abend. Ich habe zu heute Abend auch nochmal reingeguckt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich finde es eigentlich beide relativ unspektakulär. Er geht mir auf den Zeiger. Ja. Aber noch mehr geht mir die Schlaftablette Walter auf den Zeiger. Noch mehr geht mir Hanka auf den Wecker, die ich grauenhaft finde. Und der Westerwelle. Der Westerwelle. Ja. Naja, ich war ja ganz enttäuscht. Ich dachte, dass der viel länger drin bleibt und nicht nur eine halbe Stunde. Ja. Naja, würdest du da reingehen? Nie, niemals. Niemals? Nein, nein. Eine halbe Stunde. Was? Auch nicht für eine halbe Stunde? Doch, doch, für ein paar Stündchen schon. Aber ich würde nicht so richtig so eine Woche. Also ich habe gelesen, dass RTL irgendwie im Januar einen prominenten Big Brother plant für eine oder zwei Wochen. Und das würde ich nicht machen. Auch nicht, wenn Christian dabei wäre? Um Gottes Willen, nein, das würde ich auch nicht machen. Ja. Nein, allein schon mit so vielen Leuten in einem Schlafraum schlafen, das erinnert mich an übelste Klassenfahrtenzeiten von früher, das habe ich immer gehasst. Nein, das ist nicht mein Ding. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ja. Und da habe ich gestern im Internet ein bisschen rumgesurft und auf einer Fanseite von dir gesehen, dass du ein neues Buch geschrieben hast, stimmt das? Ja, also das Buch habe nicht ich geschrieben, sondern das Buch ist über mich geschrieben worden. Ich habe heute das erste Exemplar zugeschickt bekommen. Ach. Moment. Jetzt ist es auf dem Markt, in voller Pose, Herr Domian. Kannst du sehen? Das ist ein krasses Titelbild. Ja, ist ein Was krass. Steckt dir denn da in der Brust? In der Brust steckt mir ein Pfeil. Warum? Und es blutet. Und ich lache dabei, weil mir diese ganze Sendung und alles, was hier so passiert, mitten ins Herz geht. Ja, das Buch ist jetzt auf dem Markt und ist ein, naja, ich würde mal sagen, ein sehr intimer Blick hinter die Kulissen von Domian. Sowohl was die Sendung hier anbelangt, als auch die Person. Das ist eine 24-Stunden-Reportage und man erfährt alles rund um Domian, die Person und die Sendung. Also so eine Art Biografie? Ja, also sehr viel Hintergrundinformationen. Es gibt ja schon ein Buch mit Hella von Sinnen. Ja. Das ist ein großes Interviewbuch und dieses ist eine Reportage, weil wir immer wieder Fragen bekommen haben von Leuten, wie lebst du mit der Sendung? Wie gehst du schlafen? Welche Rituale hast du? Was isst du gerne? Wie funktioniert die Sendung hier im Hintergrund? Wie arbeiten die Psychologen und so weiter? Und das ist hier alles schön beantwortet mit vielen Bildchen. Ich kann dir mal zeigen, wie ich mit... Jetzt sind natürlich die Radiozuschauer ein bisschen gearscht. So sah ich als kleiner Junge aus. Kannst du es sehen? Ja, ich bin beeindruckt. Mit 14 Jahren, mit 12 Jahren und mit 2 Jahren. Die Frisur solltest du dir übrigens nochmal wachsen lassen. Ich glaube nicht, da sehe ich fast aus wie Thomas Gottschalk. Und Ich glaube, das passt nicht so gut zu mir. Hätten auch die Radiozuschauer nichts von. Und es sind wieder einige, genau, und es sind wieder einige Protokolle aus dieser Sendung auch eingearbeitet. Krasse Gespräche, ungewöhnliche Gespräche, interessante Gespräche. Was denn zum Beispiel? Sehr viele traurige Sachen auch. Also lustige Sache, zum Beispiel die, wo der Mann als sexuelle Stimulanz sich vorstellt, immer zu einem 2 cm Männchen zu schrumpfen und das in einer großen Männerhand verfolgt zu werden. Das erotisierte ihn. Oder von einem nackten Frauenfuß. Mhm. Wer spielt da im Hintergrund? Das war mein Handy. Ja, das ist das Buch. Das ist jetzt da. Domian. Wolfram Spielkowski hat es geschrieben. Ab sofort im Buchhandel. Und wird es da auch wieder Lesungen geben, wie jetzt mit Herr von Sinn? Da war ich schon mal da, übrigens in Köln, habe ich dich gesehen, bei Gonski. War auch hervorragend. Ja. Liest du da nicht? Nee, aus diesem Buch nicht, aber ich gehe weiter mit Heller von Sinnen auf Lesetour und wir sind jetzt in der nächsten Zeit noch 3-mal im Ruhrgebiet, in Essen, in Duisburg und in Bochum. Hm. Die Termine weiß ich jetzt nicht auswendig. Wie teuer ist das Buch? Das kostet, jetzt fragst du mich, was das andere 1980 gekostet, dieses kostet 25 Mark. Aber da sind auch so lustige Anekdötchen drin? Viele Geheimnisse werden verraten aus meinem Leben. Ah ja. Rund um diese Sendung. Viele Prominente äußern sich zur Sendung und... Wer zum Beispiel? Ulrich Wickert, Stefan Raab, Walter Bockmeier, Günther Lamprecht. Aha. Und so weiter. Überredet, ich werde es mir kaufen. Ulla Kock am Brink, Dirk Bach. Ja, Timo, dann noch was? Wollte ich noch sagen, dein Team im Hintergrund ist super. Das hören wir sehr gerne. Großes Kompliment. Ja. Und kann ich mal ein Autogramm von dir haben? Ja, nee, wir machen das so. Ruf bitte diese Nummer am Tage an. Ja. Und dann bekommst du sie zugeschickt. Okay, kann ich jemanden grüßen? Nein! Na gut. Nein. Okay. Ich muss ganz radikal jetzt an dem grüßen. Alles klar. Okay. Tschüss, Timo. Tschüss. Judy ist dran. Und Judy ist 28 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Hallo Judy. Judy? Hallo. Heißt du Jody? Na, normalerweise Judy, aber als ich geboren worden bin, hat meine Mutter halt statt mit U mit O und deswegen sagen wir Jody. Aus Versehen, also aus einem U ein O gemacht. Ja. Judy. Judy, um was geht's? Ja, mein Thema ist Behinderung. Bist du selbst behindert? Nein, meine Tochter, die ist Epileptikerin seit gut fast 5 Jahren. Mhm. Und seit 2 Wochen ist bestätigt worden, dass er auch autistisch ist. Und ich habe halt sehr große Probleme halt, vor allen Dingen mit der Nachbarschaft. Zum Beispiel, wenn sie rausgeht, sie will spielen, die Kinder, also die anderen Kinder dann reingeschickt werden. Oder dass sie halt, wenn die Kinder zusammen spielen, ausgegrenzt wird. Und ich habe zwar versucht schon, die darauf anzusprechen, aber im Endeffekt habe ich keine genaue Antwort gekriegt. Ne? Mhm. Weil sie ist halt in vieler Hinsicht sehr schwierig. Sie reagiert beim normalen Tagesablauf läuft alles okay. Aber sobald sich da irgendwas ändert, wird sie sehr schnell aggressiv. Sie kann das schlecht annehmen. Also sie muss einen geregelten Tagesablauf haben. Du hast gerade gesagt, ihr habt festgestellt, dass sie autistisch ist. Ja. Erklär das mal, was genau darunter zu verstehen ist. Ja, es gibt verschiedene Formen. Also autistisch sind Kinder, die schwer neue Sachen annehmen können. Mhm. Das heißt, wenn er einen geregelten Tagesablauf hat, also einen vernünftigen Rhythmus hat, ist das okay. Sobald aber was Neues kommt, wo sie herausgefordert wird, ne, stellt sie wie auf Stumm. Als ob sie umschaltet, sie wird total aggressiv, sie schreit rum, sie schreit mich teilweise an. Mhm. Wo ich dann immer zu ihr sage, du brauchst mich nicht anschreien, wenn du was möchtest, frag vernünftig. Mhm. Ne? Mhm. Also wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, waren meine Eltern zu Besuch gewesen, also es war ganz schlimm. Ne? Meine Mutter kam auch kaum mit der Situation zurecht und es war für mich auch sehr schwierig gewesen. Also die letzten 2 Tage von den 2 Wochen, wo sie da waren, hat sich das ein wenig gelegt. Mhm. Jetzt hast du gerade erzählt, dass es so eine Ausgrenzung oder so eine, ja, so eine Distanzierung der Leute gibt. Ja. Also es war letztes Jahr, als wir hier hingezogen sind, war es so, sie war sehr aggressiv und hat auch oft sofort draufgehauen. Mhm. Es hat sich aber dann mit der Zeit geändert. Ne? Aber sie ist halt nun mal sehr schwierig. Sobald sie was nicht kriegt, wie sie will, schreit sie sehr rum und sie pöbelt. Ich sage dann auch immer, du, wenn du was nicht möchtest, dann sag doch dem Kind das. Aber das Problem ist, sie kann nicht so gut sprechen. Mhm. Sie ist erst im Entwicklungsstand 3,5, spricht mehr stichpunktartig. Sie kann nichts Genaues aussprechen, ne, und da sind ihre größten Probleme. Ne? Sie hat immer das Gefühl, sie wird nicht verstanden. Ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen, aber da kann man natürlich auch teilweise die anderen Eltern verstehen, ne, wenn ihre Kinder dann mit deinem Mädel nicht so zurechtkommen und dass die sich dann eventuell etwas zurückziehen. Ja, ich kann das ja teilweise auch verstehen, ne? Aber es wäre für mich auch irgendwo leichter, wenn sie mich dann darauf ansprechen. Das ist der Punkt, genau. Zum Beispiel im August hatte sie Geburtstag gehabt, ich habe alle Nachbarkinder eingeladen und hatte draußen richtig schön gedeckt, Kuchen gemacht und. Da hieß es von der Nachbarin, ja, sie wären selber auf den Geburtstag eingeladen, sie könnten nicht kommen. Mhm. Und als wir dann draußen saßen, kamen sie dann raus und dann sagte mir dieses Mädchen dann, ach ja, was ist denn los hier? Ich sage, Samantha hat Geburtstag, du bist auch eingeladen. Mhm. Ach ja, ich möchte ja gerne. Nee, wir fahren weg mit dem Fahrrad und. Ne? Und sie sagte, ach, das tut mir ja so leid. Ich sag, dann kann ich nichts ändern. Ne? Statt sie mir zu sagen, ich möchte das nicht. Und ja, sprich sie doch einfach mal drauf an, die Eltern in der Nachbarschaft. Hab ich schon. Wenn ich sie darauf anspreche, dann heißt es, ich bilde mir irgendwo was ein und das wäre nicht so. Ne? Mhm. Aber man merkt es sehr deutlich auch. Geht die Kleine denn in einen behinderten Kindergarten? Ja, sie geht in einen heilpädagogischen Kindergarten. Ja. Aber da müsste doch auch die Möglichkeit bestehen, Kontakte zu knüpfen mit Leuten, die eben in ähnlicher Weise betroffen sind. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt mittlerweile in einer Selbsthilfegruppe. Hauptpunkt eigentlich Epilepsie. Das andere wurde ja erst, die Autistische wurde ja erst vor 2 Wochen festgestellt. Mhm. Und naja, man hört von Eltern viele Probleme, ne? Weil es gerade im frühkindlichen Alter passiert, also mit knapp 2. Und da ist eigentlich die Hauptentwicklungszeit der Kinder, wo sie anfangen zu sprechen, zu reden. Und das dauerte bei ihr alles wesentlich länger. Sie fing erst mit fast 4 an zu sprechen. Mhm. Sie fing erst mit, war auch so ungefähr knappe 4, als sie anfing zu laufen. Also sie ist im Ganzen sehr verzögert, ne? Und sie war auch erst in einem Regelkindergarten gewesen und weil die Gruppen, also die Betreuer, die wurden mit ihr nicht fertig, auch mit den Krampfanfällen nicht. Und daraufhin wurde mir empfohlen, sie in einem heilpädagogischen Kindergarten reinzustecken. Ne? Und sie geht auch ganz gerne eigentlich hin. Ne? Wie soll es jetzt weitergehen? Du kannst natürlich jetzt die Nachbarn nicht zwingen. Vielleicht, wenn du schon so viele Gespräche geführt hast, es nochmal zu versuchen. Ich meine, was will man sonst machen? Ja, es ist sehr schwierig. Also manches Mal weiß ich auch nicht. Also ich mache es teilweise so, wenn sie nach Hause kommt, ist schön Wetter, dann gehe ich mit denen irgendwo raus, irgendwo auf den Spielplatz. Weil wenn man draußen auch sitzt, man merkt es irgendwo. Man ist zwar dabei, aber doch nicht richtig dabei. Mhm. Ne? Also ich merke es auch, dass man irgendwo auch ausgegrenzt wird. Ne? Mhm. Und ich denke mal, es ist schon ein bisschen traurig, ne? Mhm. Und wenn die Kinder auch mal alleine draußen sind, ne, dann wollen sie auch mit Samantha spielen, ne? Aber sobald die Eltern dann drauf zukommen, ne, dann sind sie alle weg. Also ich kenne das nur aus dem Freundeskreis, da gibt es eine Familie, die auch ein behindertes Kind haben und die haben das sehr offensiv gemacht in ihrem Umfeld und das ist heute überhaupt gar kein Problem mehr. Die Kleine wird akzeptiert wie jede andere auch und man spricht darüber gar nicht mehr, das ist so. Ich denke mal, was ich das Gefühl habe, die Eltern wissen nichts darüber, sind vielleicht auch unsicher. Mhm. Und ja, aber das ist ja der Punkt, das kannst du ja verändern. Ne? Ja. Du könntest das ja gerade, wo du sagst, es ist seit 2 Wochen erst festgestellt mit dem Autismus, das ist natürlich ein kompliziertes Gebiet, das muss man anderen Menschen auch erklären. Ja. Ne? Ich habe auch schon immer versucht, denen das zu erklären, ne? Dass es auch nichts jetzt sowas Krankhaftes ist, ne? Es ist zwar eine Behinderung, ne? Aber es wird dann immer so ein bisschen abgeschlossen. Ja, aber du kannst es ja noch gar nicht lange erklärt haben. Wenn du es erst 2 Wochen weißt, kannst du nicht viel gemacht haben. Aber auch mit der Epilepsie von ihrer Art halt selber auch, ne? Weil sie ist halt sehr aggressiv, ist sogar mit im Medikament aufgeführt, dass die Kinder darunter aggressiv sein können, ein bisschen depressiv und ich habe das dann auch schon versucht zu erklären, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie blocken manches mal so ein bisschen ab, ne? Gut, ich kann nicht für die Leute sprechen. Nein. Ich kann nur sagen, dass man das eigentlich nur immer und immer wieder versuchen muss, eben auch im Sinne des Kindes, für das Kind das zu tun. Ne? Ja. Dass man immer wieder versucht, die Barrieren abzubauen. Ja. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Ja, ich habe da auch schon versucht, mir aus dem Kindergarten habe ich jetzt die Schweigepflicht entbinden lassen. Ich will eine Psychologin mit einschalten, weil es ist sehr schwierig, mit ihr umzugehen. Mhm. Ne? Also ich komme manches Mal in Situationen, wo ich mir wirklich fast den Finger beißen müsste, weil die einen so hoch bringt. Die schreit dann nur noch rum, also man kommt gar nicht mehr an ihr ran. Ne? Aber siehst du mal, dann ist es für dich schon so sehr schwierig. Ja. Dann kann man ja auch verstehen, dass es nicht für fremde Leute auch super schwierig ist, mit dem Kind umzugehen. Ne? Ja. Und das geht nur, wenn du da wirklich offensiv immer wieder an die rangehst. Ja. Ne? Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht auch noch mal ein paar Worte reden? Ach ja, das wäre ganz nett. Machen wir das mal. Leg mal auf, wir rufen noch mal an. Alles Gute. Danke. Tschüss. Nina, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nina. Hi. Ja, mein Thema ist Britney Spears. So. Genau. Warum? Und ja, es war ungefähr vor 2,5 Wochen, da hat Bravo eine Aktion gemacht, die haben Britney, also ein Britney-Double gesucht. Und ich vermute, dass du vielleicht so eins sein könntest, oder? Ja, liegst du gar nicht falsch. Also, ja, ich habe da eben mitgemacht, eigentlich mehr oder weniger aus Spaß. Ich habe mein Foto hingeschickt. Ja. Und ja, letzte Woche war mein Foto dabei unter den 10 Kandidaten. Nein, ja. In der Bravo? In der Bravo, ja, genau. Letzte Woche? Letzte Woche. Jetzt muss ich mal meine Kollegen bitten, ganz schnell hier zu suchen, ob die hier eine... Ach, der Wolfram Spielkowski kommt schon rein und bringt ja. Sie mir. Ganz rechts. Oben rechts. Oben rechts, genau. Nina. Da. Boah, oh, was bist du ein hübsches Mädchen. Oh, danke. Ich sehe dich. Ich halte jetzt mal die Kamera. Ihr Lieben, jetzt ärgern sich wenn die Radiozuhörer, aber ist egal. Das hier ist Nina. Könnt ja. Ihr, kann man das erkennen, so einigermaßen? Ja, einigermaßen. Ich glaube ja, ne? Hey, Muss ich mal gucken, wie deine Konkurrenz aussieht. Mhm. Seid ihr jetzt irgendwie prämiert worden, so das ist die Beste und das ist die... Nein, noch nicht. Also ich habe jetzt am Montag habe ich erfahren, dass ich die Hauptsiegerin bin. Du bist die Hauptsiegerin? Ja, genau. Ach, hier sind so Telefonnummern, die muss man anrufen. Ja, und da hatte ich anscheinend sehr, sehr viele Stimmen und jetzt treffe ich am Freitag Britney Spears. Nein. Doch. Wie spektakulär. Ja. In Stuttgart? In Stuttgart und erst das Meet and Greet ist das vor ihrem Auftritt. Mhm. Und ich kann gar nicht zuhören, weil ich immer zu deinem Bild hier angucken muss. Aber ich höre schon zu. ja, gut. Also in Stuttgart triffst du sie, höchstpersönlich. Genau. Soweit war ich gerade noch mitbekommen. Ja, ich treffe sie. Ja. Und ja, weil ich ja auch näher in München wohne und hier ist die Bravo-Redaktion, ist ja direkt in München. Ja. Und ich werde am Freitag um 12 Uhr da sein in der Bravo-Redaktion. Mhm. Und von da aus geht es dann mit einer Limousine nach Stuttgart. Wahrscheinlich einem totschicken Auto? Ja, Limousine. Limousine? Genau, Stretch-Limousine muss natürlich sein. Stretch-Limousine, ja. Ja, und was ja. Macht Britney Spears denn in Stuttgart? Tritt sie da auf? Sie ist auf Tournee im Moment, glaube ja, ich, ne? Ja, sie ist auf Tournee, ja, genau. Sie ja. Gibt ihr Konzert und ja. Vorher kann ich sie treffen. Was wirst du sie fragen? Oh, was werde ich sie fragen? Oh Mann. Bist du denn überhaupt ein Fan von ihr oder siehst du einfach nur ihr sehr ähnlich? Ich bin kein Fan, nee. Kein ehrlich Fan. Gesagt nicht. Oh, sag das nicht so laut, da dürfen die braven Leute gar nicht hören. Nee, ich mag ihre Musik, ich find's ja super und ich mag sie so auch, aber mhm. Ich bin jetzt nicht so der Fan oder was. Ich habe da einfach nur mitgemacht, weil, ja, aus Spaß und weil mich viele Freunde immer schon Britney genannt haben. Mhm. Aber ich würde sagen, das schmeichelt einem doch wahrscheinlich sehr, ne? Wenn man A mit so einem Superstar verglichen wird und wenn man dann auch noch in so einer großen Zeitschrift wie der Bravo auch noch unter... den ganzen Kandidaten hier gewinnt, das ist doch eine tolle Sache, ne? Ja, es ist so nicht schlecht. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so sehr damit gerechnet und die sind auch wirklich wie verrückt und die haben auch gesagt, ja, kommst du dann auch wirklich auch? Und ja, es ist Wahnsinn. Na klar kommst du, aber wir waren noch bei der Frage, was wirst du sie fragen? Was werde ich sie fragen? Ja. Das ist auch eine schwierige Frage. Ich meine, ich werde ihr eher Glück wünschen für das Konzert und ja, ich weiß nicht. Musst du dir vielleicht noch ein bisschen überlegen vorher. Vielleicht ja. Auch eine gute Frage, weil die wird so bombardiert mit 1000 Fragen, die sie wahrscheinlich schon 1000 Mal beantwortet hat. Ja, genau. Überleg dir mal irgendwas Ungewöhnliches, damit ihr das auch noch ein bisschen Spaß macht. Und wie geht's dann weiter? Gehst du dann mit zum Konzert, oder? Das Konzert, das kann ich dann noch anschauen und irgendwann nachts oder morgens, weiß ich, wie lange es dauert eben, werde ich dann wieder nach Hause gehen. Mit der schicken Stretch-Limousine. Genau. So, dann ist das ja schon ein kleiner Karriereschritt, ne? Du bist von der Bravo gekürt worden, das heißt von den Lesern der Bravo gekürt worden als das Double von Britney Spears. Wie geht denn das jetzt weiter? Werden wir dich in der übernächsten Bravo-Ausgabe wahrscheinlich dann noch bewundern mit dem Topstar zusammen. Und dann? Da kommt dann so eine Fotosession noch rein in die Bravo. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es dann weitergeht. Was möchtest du denn? Was ist denn dein Traum? Mein Traum? Ja, ich möchte natürlich schon sowas in der Richtung. Ich möchte jetzt Sängerin ist, glaube ich, nicht so ganz unbedingt mein Ding. Wie wärst du mit Schauspielerin? Schauspielerin? Ja, klar. Also ich bin offen für alles. Für alles, was kommt. Du bist noch Schülerin? Ja, also Schülerin, aber auch nebenbei. Und ich bin jetzt auch gerade so auf Jobsuche und dann kommt es eben gerade recht. Also Produzenten dieser Republik, ja. Show-Produzenten, ja. Verbotene Liebe vielleicht, ja, oder vielleicht noch ein bisschen anspruchsvollere Sachen. Ja, Sowas in der Art, ja. Moderation ja. oder... Moderation? Klar, ist alles... Vielleicht entdecken dich die Kollegen von Viva. Ja, ich bin... So ein alles. Hübsches Mädchen muss man doch irgendwo beschäftigen. Hast du einen Freund? Ja. Hast du? Ja. Der ist doch wahrscheinlich ganz stolz auf dich jetzt, oder? Denke ich mal schon, ja. Oder der kriegt so ein bisschen Bammel. Der denkt, du flutscht ihm aus den Händen. Wenn du jetzt berühmt wirst... Ja, doch. Ich glaube, das könnte auch sein. Könnte auch sein, ne? Ja, glaube ich schon. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt noch gar nicht so lange, ein paar Monate. Ja, das ist alles noch ganz frisch und ganz jung. Ja. Hast du denn einen, du sagst, du bist kein Fan von Britney Spears, aber du hast doch bestimmt sonst vielleicht irgendwelche, ja, Stars, die du toll findest, die du bewunderst, auch im deutschsprachigen Raum, wo du sagen würdest, na, das würde ich gerne, in die Richtung würde ich auch gerne gehen, was der oder die macht. Ja, also ich bin eigentlich von keinem so ein richtiger Fan, wenn man so Fan sagt, dass ich da, weiß ich, sonst was Poster an der Wand hab unendlich so, aber ich finde, wen finde ich gut? Fantastische Vier finde ich gut. Mhm. Ich finde, ja, wen noch? Ich höre eigentlich alles querbeet von den Dingern her, von Lauryn Hill oder alles eigentlich. Also nichts Spezielles. Deswegen bin ich auch offen für alles. Wie haben denn jetzt, so Mädels sind ja doch eher schnell neidisch, wenn jemand anderes irgendwas Besonderes machen kann oder macht. Wie haben denn deine Freundinnen jetzt reagiert? Ja, es waren natürlich ein paar dabei, die haben sehr ruhig reagiert, also da hätte ich mehr erwartet, dass sie sich mitfreuen, aber die haben dann eher, naja, also die waren ein bisschen zurückhaltend mit ihrer Freude, ist klar. Ich habe meine Kumpels so, die haben sich alle total mitgefreut und haben gesagt, super und ja, haben wir uns schon fast gedacht, ehrlich gesagt, und naja, es ist jetzt erstmal... Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, ist toll. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ab und zu habe ich in dieser Sendung prominente Gäste auch. Ja. Hast du vielleicht schon mal gesehen, da sitzt hier ein Prominenter und dann unterhalten wir uns eine ganze Stunde. Jetzt musst du mir schon mal jetzt versprechen, jetzt haben wir uns ja schon kennengelernt, wo du nur gerade am Anfang deiner Karriere stehst. Ja. Sagen wir mal so, in einem Jahr, wenn du ganz berühmt bist und riesen Gagen verlangst, dann wirst du sagen, damals mit dem Domian, das war ganz nett, zu dem komme ich jetzt und da setze ich mich eine Stunde hin und unterhalte mich mit den Leuten. Abgemacht? Das mache ich auf jeden Fall. Das verspreche ich dir. Und ich verspreche dir, dass ich diese Bravo jetzt höchstpersönlich mit nach Hause trage und mir dieses Foto erstmal so auf meinen Schreibtisch lege. Ach ja. Dann kann ich immer erstmal die nächste Zeit die Nina mit angucken. Super. Ja, okay. Ich wünsche viel Spaß mit dem Superstar Britney Spears. Dankeschön. Und alles Gute für deine Karriere. Wir werden das verfolgen und ein Auge drauf haben. Vielen Dank. Alles Gute, Nina. Bis dann. Wiederhören. Tschüss. 1:32:40 und jetzt machen wir Pause. Uhr 33:33, hier ist Radio 1 live und da sind wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian heute Nacht ohne festes Thema. Ihr könnt mich anrufen hier, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich sage euch jetzt schon mal, dass wir morgen 15 Minuten später im Fernsehen sind, im Radio bei uns live pünktlich und deshalb fällt unser vorgesehenes Thema morgen aus. Wir haben morgen auch, so wie heute, wieder eine offene Telefon-Talkshow. Also morgen im Fernsehen um 1.15 Uhr erst. Jetzt bin ich verbunden mit der Petra und Petra ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Petra, was ist dein Thema? Ja, das alte Lied Beziehungskiste. Und zwar habe ich vor 4 Jahren meinen absoluten Traummann kennengelernt. Mhm. Und vor 4 Wochen hat er sich von mir getrennt. Mit diesem Mann habe ich meine sexuellen Gelüste endlich ausleben können. Ich war 7 Jahre lang verheiratet. Mhm. Und dieser Mann, ja, mit dem konnte ich halt alles machen. Dann hat er sich vor 4 Wochen von mir getrennt. Hast du durch ihn auch eine ganz neue sexuelle Seite an dir entdeckt? Ja. Welche ist das? Ja, ich mag es halt, gefesselt zu werden, geknebelt zu werden. So ein bisschen, ja, wir waren zusammen im Swingerclub und das war so mit meinem Mann überhaupt nicht möglich gewesen. Also vorher so eine ganz normale Blümchensex-Ehe gehabt? Ja, ja, ganz ein bisschen Maßstellungsehe. Und alles wunderbar. Mhm. Und durch ihn bin ich jetzt ein bisschen aufgetaut und war alles ganz toll und ja. Wie kam das denn eigentlich? Hat er angefangen, dich zu schlagen und du hast gemerkt, Mensch, da stehe ich drauf? So aus Spaß ein bisschen? Ich habe damals Buch gelesen und da war das halt so ein bisschen, ging das in diese Szene so rein und ach, ich dachte so, na, das ist irgendwo, das müsst du auch mal haben. Viele Frauen haben ja so das Gefühl, die möchten mal vergewaltigt werden und das habe ich ihm damals erzählt und naja, da fing das langsam an, dass er mich mal ins Bett gefesselt hatte. Mhm. Und war das für ihn damals auch eine Neuentdeckung oder hat er das vorher schon praktiziert? Nein, überhaupt nicht. Das war für ihn auch ganz neu. Achso, ihr habt das beide für euch quasi dann erobert, dieses Neuland. Ja. Mhm. Und wir hatten damals irgendwo Tabus abgesteckt gehabt, aber die sind natürlich in den Jahren alle fallen gelassen. Also alle fallen lassen? Oder welches, ja, gab es, ein Tabu gab es noch? Es gab für uns kein Tabu mehr. Bis hin zu ganz heftigen Sachen wie Kaviar und sowas? Nein, das nicht. Das nicht? Mhm. Nein, für uns war Tabu irgendwo anal gewesen oder wie auch gesagt, ein Swingerclub, das hätten wir also niemals machen wollen. Und aber in den Jahren ist es halt immer weitergegangen. Aber ihr wart im Swingerclub, ne? Wir waren drin. Wir waren drin. Mhm. Warst du mehr in der Beziehung dann also er war der dominantere Part, ja, und du, ja, warst der defensivere Part. Mhm. Genau. Mhm. Das hat sich dann auch so durchgezogen die ganze Zeit. Ja, immer. Mhm. Das heißt, es war für dich eine ganz neue und großartige Erfahrung und auch Erfüllung deiner Sexualität. Richtig. Mhm. Ja, und jetzt hat er sich halt vor 4 Wochen von mir getrennt. Und naja, er kam dann nochmal auf ein Gespräch, und um Klamotten zu holen aus meiner Wohnung. Und naja, er ist hier gewesen und naja, die ganze Sache ist halt wieder im Bett geendet. Mhm. Und dann sagte er mir halt nachher im Bett, ja, also pass auf, Liebe empfinde ich für dich überhaupt nicht mehr. Der Sex mit dir ist natürlich echt geil. Mhm. Das Einzige, was ich dir noch bieten kann, ist wirklich eine sexuelle Beziehung. Mehr will ich von dir nicht mehr. Das ist ein klares Wort von seiner Seite aus? Von seiner Seite, ja. Und aber ich bin darauf eingegangen. Du bist darauf eingegangen? Zumindest ich fühle mich überhaupt nicht bei wohl. Mhm. Wie oft ist es denn jetzt seitdem zum Sex gekommen? In den letzten 4 Wochen? In den letzten 4 Wochen, ja, Freitag, Samstag. Immer Freitag? Jeden Freitag, Samstag. Jeden Freitag, Samstag. Hat er eine neue Frau, eine neue Beziehung? Nein. Mhm. Er braucht seinen Freiraum. Ich habe halt 2 Kinder, er wollte nie Kinder. Mhm. Wir haben auch zeitweise zusammen gewohnt, 2 Jahre. Er ist dann ausgezogen, weil er dann halt seinen Freiraum brauchte. Wir haben dann getrennte Wohnungen, es lief dann wieder gut. Mhm. Auf jeden Fall hat er eine klare Aussage getroffen. Er hat gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Nein. Ich möchte mit dir, wenn du es willst, eine sexuelle Beziehung haben, weil ich den Sex mit dir geil finde. Richtig. Das ist ein klarer Standpunkt und mit dem kann man ja dann zumindest was anfangen. Ich vermute aber jetzt, so wie du erzählst und wie du redest, dass du den nach wie vor liebst. Richtig. Und dann ist das natürlich die Hölle, sich nur auf eine sexuelle Beziehung einzulassen. Ja. Weil man letztendlich immer nach was anderem sich sehnt. Und wenn er dann geht, ist es das Grauen vermutlich, ne? Ja. Mhm. Ich wollte mit diesem Mann eigentlich alt werden, auch wenn wir niemals wieder heiraten wollten. Mhm. Er war auch verheiratet und ist auch geschieden, aber wir wollten irgendwo zusammen alt werden. Mhm. Und jetzt ist irgendwo alles vorbei. Ich kann ihn eigentlich nur noch damit halten und hoffe irgendwo auch, dass er irgendwann wieder zu mir findet, aber... Ich glaube, dass du ihn halten wirst können, damit überhaupt nicht. Und ich wage mal die Prognose, Petra, dass du damit, mit dieser Strategie, auch nicht eine neue Liebe bei ihm und in ihm entfachst. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da machst du dir was vor, um die bittere Wahrheit nicht zu sehr zu spüren, nämlich dass er letztendlich von dir überhaupt gar nichts mehr will, außer deinen Sex, außer deinen Körper. Ich glaube, das aller vernünftigste und klügste wäre, an deiner Stelle zu sagen, gar nichts mehr, überhaupt nichts, Trennung, generelle Trennung. Vielleicht irgendwann, wenn du es innerlich verwunden hast, wenn du deine Liebe abgebaut hast, wenn du dich innerlich von ihm getrennt hast, dich dann vielleicht wieder auf eine sexuelle Beziehung einzulassen. So ist das ein Martyrium, dem du dich da aussetzt. Ja, also ich fiebere auf jeden Freitag wieder hin und... Und bist am Sonntag wahrscheinlich hochdepressiv, wenn du... Traurig, ja. Ja. Hm. Und so wird das immer wieder sein und es wird immer schlimmer werden. Und es wird noch viel schlimmer werden, Petra, wenn du erstmal mitbekommst, dass er eine neue Frau hat. Dann kommt nämlich die Eifersucht auch noch hinzu. Jetzt ist es nur die Traurigkeit, dass er dich nicht mehr liebt. Aber wenn dann auch noch jemand anderes da ist. Ja, irgendwo ist auch die Angst, dass ich keinen anderen mehr finde, mit dem ich das so... Das glaube ich nicht. Du bist erst 32 Jahre alt. Es hat auch mit dem Alter nichts zu tun. Es gibt so viele Menschen, die diesbezüglich Affinitäten haben, die so gestrickt sind. Ich glaube, das ist schon durchaus möglich. Ich glaube, das Hauptproblem in diesem Fall ist, dass du diesen Mann noch liebst und du musst von dieser Liebe wegkommen. Und wenn das noch so schlimm ist und so hart ist. Ich glaube, das geht nur, wenn man radikal mit sich selbst umgeht in dem Fall. Wie kannst du denn zur Ruhe kommen, wenn du jedes Wochenende mit dem im Bett liegst und ekstatischen Sex hast? Wie kannst du dich denn dann trennen innerlich von dem? Es geht doch überhaupt nicht. Nein, es geht nicht. Es geht in keiner Weise. Mhm. Es sei denn, dieser seelische Schmerz, den du dir dazufügst, bereitet dir in irgendeiner Weise auch eine solche Lust, wie als wenn man dir körperlichen Schmerz in der Sexualität zufügt. Nein. Siehst du das? Davon bin ich jetzt auch eigentlich auch ausgegangen. Weil wenn er kommt, dann ist alles irgendwo, ja, wie früher halt. Mhm. Aber es ist nicht wie früher, weil er dich nicht liebt. Sein Herz interessiert sich nicht mehr für dich, Petra. Das musst du dir immer wieder klar machen. Der hat zu dir gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Punkt. Das ist der Satz überhaupt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Wenn man schon so weit ist und das so klar ausdrückt, dann ist wahrscheinlich meistens Hopfen und Malz verloren. Also glaubst du nicht, dass er irgendwie nochmal Gefühle entwickeln kann? Mit Sicherheit nicht auf dieser Basis. Vielleicht viel eher, wenn du dich jetzt ganz rar machst. Wenn überhaupt eine kleine Chance besteht. Dann besteht die darin, indem du erstmal dich zurückziehst. Aber nicht, indem du dich ihm an den Hals wirfst. Das tust du ja letztendlich. Und das spürt er ja auch. Das findet er ja sogar auch noch langweilig innerlich. Langweilig? Ja, weil er sich ja gar nicht um dich bemühen müsste. Sollte noch ein Funken in ihm leben an Liebe zu dir, dann würde der viel mehr geschürt, wenn er sich ein bisschen anstrengen muss und er sich wieder um dich bemühen müsste. Aber so legst du ihm ja alles zu Füßen. Aber ich würde da jetzt auch nicht strategisch dran gehen, nach dem Motto, wie erobere ich ihn zurück. Ich würde jetzt erstmal an der Stelle in der Weise daran gehen, wie rette ich meine Haut? Weil du gehst ja innerlich vor die Hunde, wenn du das so weitermachst. Ja. Ich glaube, die Trennung, die absolute Trennung ist jetzt erstmal richtig, Petra. Das ist meine Meinung, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Hm? Mhm. Okay. Okay. Ja. Meine Liebe, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Christian. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Du bist 16 Jahre alt. Ganz genau. Und hast morgen frei. Ja, ganz genau. Ich habe mal so getippt, dass du vielleicht noch Schüler bist. Und es gibt ja noch einige Herbstferien im Moment, ne, in Deutschland. Ja, die fangen morgen an. Die fangen morgen erst an? Ja. Habt ihr es gut? Hier sind die längst vorbei in NRW, ne? Sind ja, die? Weiß ich, seit ja? Sonntag. Ja. Mhm. So, wir wollen aber nicht über die Herbstferien plaudern, sondern über was? Doch, über die Herbstferien von Nordrhein-Westfalen, kann man so sagen. Darüber wollen wir jetzt reden? Mhm, denn ich war in Nordrhein-Westfalen sozusagen die ganzen Wochenenden und die späten Nachmittage unterwegs, kreuz und quer. Warum? Ich bin ein Nahverkehrsfan. Du lebst doch in Nordrhein-Westfalen? Nein, in Osnabrück. In Osnabrück. Mhm. Und du warst in Nordrhein-Westfalen die letzte Zeit immer nachmittags und abends unterwegs? Ganz genau. Also je nachdem, ich nehme jede Zeit. Also wenn ich Zeit habe, dann fahre ich auf jeden Fall wenigstens von Osnabrück an mit der RB66. Also die haben ja alle Linien übrigens. Das sind S-Bahnen, ne? Oder? Nein, wir haben leider keine S-Bahn, obwohl wir Was ist denn RD? Was ist denn RD 56? Regionalbahnlinie 66. Ach so. Mhm. Und ich muss ja lachen, ein Nahverkehrsfan. Ja, so habe ich mich also benannt, nicht? Das ist also jemand, der immer wie verrückt im Nahverkehr hin und her düst. Ja, ganz genau. Das kostet doch Kohle, Christian. Natürlich, zum Glück bin ich auch noch Schüler. Ne? Ja. Und wir sind seit 28. Mai hier ein Verbundgebiet, Münsterland. Mhm. Und ich habe ein Monatsticket, das kostet 24 Mark. Mhm. Und kann im ganzen Münsterland herumdüsen sozusagen. Und das tust du auch reichlich? Das tue ich. Hast ja gerade erzählt. Mhm. Wie viele Stunden am Tag kann man das denn so, du sagst eher am Wochenende machst du das. Ja, also nicht nur am Wochenende. Am Wochenende habe ich ja dann den ganzen Tag Zeit ja. Oder so. Und dann kann ich es also richtig in die Hand nehmen, also. Also wie viele Stunden am Tag, wenn du, nehmen wir mal so den Fall an, du hast keine Ferien mehr, bist du jeden Tag dann unterwegs? Ja, natürlich muss ich auch was für die Schule tun, ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. Ach, du lernst, während du rumfährst? Nein, das nicht. Also, natürlich, die Hausaufgaben, natürlich gehen die erstmal vor. Mhm. Und ich versuche natürlich alles mal so ganz schnell zu machen. Und ich habe es früher auch mal getan, habe ich in der Bahn dann die Hausaufgaben gemacht und so. Aber ist das nicht ein bisschen verrückt, immer zu im Nahverkehr rumzudüsen? Ist es nicht auch irgendwann sehr langweilig? Natürlich. Andere Leute sagen auch zu mir, du bist doch ein bisschen verrückt oder so, nicht? Ja. Ich sag mal, das soll man akzeptieren. Jeder hat ein anderes Hobby und... Wir sind tolerant und akzeptieren das natürlich, aber wir wollen es natürlich gerne verstehen auch. Mhm. Warum machst du das denn? Weil es mir Spaß macht. Warum macht es dir denn Spaß? Ja, weil... Das habe ich mir fast gedacht, dass es dir Spaß macht. Mhm. Ja, weil ich gerne den Nahverkehr bestimmen möchte. Wie bestimmen? Du kannst doch nicht Einfluss auf die Pläne nehmen. Doch, ich habe alle möglichen Fahrpläne zu Hause. Ja. Alles Mögliche. Ja. Also vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr habe ich alle Stadtfahrpläne von, die sind aber jetzt alle schon abgelaufen. Okay, aber da kannst du sie ja nicht bestimmen, die Pläne. Nee. Wie meinst du denn, dass du möchtest den Nahverkehr? Ich möchte gerne den Nahverkehr bestimmen. Aber das ist ja nun ein frommer Wunsch, ne? Ja, natürlich. Aber du kennst die ganze Gegend doch schon innen auswendig, wo man so rumfährt und was man sich so angucken kann. Ja, fast würde ich sagen. Also hundertprozentig darf ich also jetzt nicht sagen. Also. Aber dann muss ich denn doch nochmal fragen, was ist denn dann so toll dran, dass man das immer und immer wieder sich anguckt? Ja, Busse und Bahn. Also es ist einfach, ich weiß, das klingt natürlich verrückt, ist klar. Ich finde die Bussen zum Beispiel, die Busse so geil, also die Niederflurtechnik. Boah, die ist so geil, die Niederflurtechnik, ja, die haben wir hier in Köln auch. Gibt es eine neue Straßenbahn bei der Rheinbahn in Düsseldorf. Ja. Letzten Sonntag habe ich die vergeblich gesucht, bin quer durch Düsseldorf gefahren mit der Straßenbahn und habe die vergeblich gesucht, aber habe sie leider nicht gefunden, ja. Also du musst unbedingt später versuchen, Manager von einem öffentlichen Nahverkehrsbetrieb zu werden. Ja, unbedingt. Das, ne? Das musst du werden. Du bist ja der absolute Fachmann. Du bist 16 Jahre alt. Da hat man ja eigentlich auch noch ein paar andere Gelüste, als vielleicht immer nur in der Straßenbahn oder im Bus zu sitzen. Halten die Mädchen dich denn nicht für völlig bekloppt? Ja, natürlich. Hast du denn eine Freundin? Vermutlich nicht, oder? Doch, ich habe. Du hast eine Freundin? Ja. Und fährt die mit dir rum? Nein. Die wohnt ein bisschen weiter weg. Dann sitzt die Arme abends alleine oder am Nachmittag allein zu Hause, während Herr Christian mit Bus und Bahn durch Nordrhein-Westfalen tuckert? Ja, also soll ich sagen, wo sie wohnt? Also, ja, kannst du sagen, von mir aus ja. Sie wohnt bei Saarbrücken. Ach, das ist ja nun sehr weit. Ja. Da musst du dann aber schon richtig Bahn fahren. Ja. Ja. Ich habe zwar letztens jetzt in den, also Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hatten ja gleichzeitig so Ferien. Ja. Parallel und sie hat in Haltern gewohnt. Mhm. Und da habe ich sie dann auch besucht, ne? Hast aber Glück, dass sie so weit weg wohnt. Und wenn sie jetzt in deiner Gegend wohnen würde, würde sie wahrscheinlich viel mehr Zeit von dir beanspruchen. Nee, natürlich, klar. Mhm. Also wenn du sagen würdest, in der Werteskala deines Lebens, wer ist denn wichtiger, die Freundin oder der öffentliche Nahverkehr? Nee, ich muss ja sagen, ich bin jetzt seit 2 Monaten mit ihr zusammen, ne? Und wie lange bist du schon mit dem öffentlichen Nahverkehr beschäftigt? Ja, das wollte ich auch noch sagen, seit November 97 kann man, aber das heißt November 97, seit November 97 fahre ich außerhalb von Osnabrück. Achso. Also klingt ihr Münsterland natürlich an. Aber die Frage war noch nicht beantwortet. Die Freundin oder der öffentliche Nahverkehr? An erster Freundin Stelle. Freundin jetzt natürlich, seit 2 Monaten. Na gut. Das Problem ist nur, sie wohnt ja so weit weg, aber ich fahre jetzt in Ferien zu ihr. Mhm. Und dann gehst du ihr da wahrscheinlich auf die Nerven, weil du dann in Saarbrücken im öffentlichen Nahverkehr fahren möchtest. Nein, das nicht. Nein. Aber das ist doch eigentlich interessant. Die haben sicher auch schicke Niederflurbahnen oder so. Doch, das ist gut möglich. Ne? Ja. Das ist gut möglich. Jetzt habe ich gerade schon so flachsig gesagt, du musst mal irgendwie in diesen Bereich beruflich eindringen. Ist das wirklich dein Wunsch? Ist mein Wunsch, ja. Mhm. Nur ich bin ja Realschüler, Hauptrealschüler, mhm, und im Fachbereich Marketing ist es für mich, habe ich da irgendwie keine Chance, hatte man mir gesagt. Ach, die sollen dir nicht so komisches Zeug erzählen. Ich glaube, wenn jemand so mit voller Kanne und voller Energie hinter so einer Idee auch steckt, dann ist das der tollste Mitarbeiter schlechthin. Dankeschön, ja. Ich will mich ja auch bekannt machen, ne? Und deshalb hast du auch herangerufen, ne? Eben. Hör mal, Christian, sowas fällt ja auch nicht vom Himmel, so eine Idee. Ja. 97, da warst du ja noch, du bist ja jetzt erst 16, da warst du ja noch ein kleiner... Montag hatte ich Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da warst du ja noch ein kleiner Kerl. Was war denn der erste Funke, wo du dachtest, ah, das ist es? Ja, das war so. Früher hatte ich, also ich wohne in einem westlichen Stadtteil von Osnabrück. Mhm. Ich habe in der Stadtmitte gewohnt, da ist Neumarkt. So die Stadtmitte, zentraler Omnibusbahnhof, kann man auch so sagen. Mhm. Und ich habe gleich in einer Fußgängerzone gewohnt. Da fahren natürlich zu Verkehrsspitzenzeiten unheimlich viele Buslinien so vorbei und durch. Und ja, und das... Warst du, kleiner Kerl, immer aus dem Fenster geguckt und ja, hast gedacht, genau. Mensch, das ist ja richtig scharf, was da unten auf der Straße abgeht. Irgendwie, da bin ich so irgendwie so richtig drauf gekommen. Also ihr Lieben, in Nordrhein-Westfalen, wenn ihr ein... Wie groß bist du, Christian? Ich bin 1,78. Wenn ihr einen 1,78 großen Christian irgendwo sitzen seht, in Bussen und Bahnen, das ist mein Christian, mit dem ich hier gerade gesprochen habe. Genau. Alles Gute. Was? Schwarze Haare. Alles Gute. Viel Spaß beim Rumfahren. Viel Erfolg mit der beruflichen Karriere bei Bahn und Bus. Ja, vielen Dank. Und nochmal ein Kompliment an dich. Und grüß. Die Sendung, die ist echt super. Ich gucke mir die jeden Tag an eigentlich. Das ist sehr schön. Und grüß die Süße in Saarbrücken. Mache ich. Okay. Hoffentlich hört sie auch zur Zeit zu. Ich habe ja schon mal gesagt, sie soll mal zuhören. Sie hat vor 3 Jahren hat sie mal zugehört. Ja, die seitdem muss... Seitdem nicht mehr. Genau, mach mal ein bisschen Werbung in Saarbrücken für uns. Ne? Ja, habe ich auch hier in der Schule auch schon gemacht. So will ich das auch. Alles Gute, Christian. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Der hier so als Anruf, ne? Mann. Rainer, 42, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ich habe da ein wahnsinniges Problem. Ich bin am Freitag mit meiner 8-jährigen Tochter durch Mühl am Ruhr gefahren und haben dann auf der B1 einen wahnsinnigen Verkehrsunfall gesehen mit einem 10-jährigen Jungen. Mhm. Bin rechts rangefahren, erste Hilfe geleistet, über eine Stunde. Und abends bin ich nochmal zum Krankenhaus gefahren und habe dann von den Eltern erfahren, dass der Junge den Abend nicht überlebt. Du hast so lange Erste Hilfe geleistet. Ja, wir haben wahnsinnig lange gewartet. Wo war währenddessen denn überhaupt ein Notarzt kam, weil wir haben laufend über Handy versucht und haben da gar keinen bekommen. Wo war währenddessen denn deine kleine Tochter? Die saß im Auto. Hat die das gesehen? Ja, die hat den Jungen nur liegen sehen. Die hat nicht gesehen, wie der Junge am Gesicht aussah. Nun ist das eine lange Zeit, wenn so ein kleines Mädchen im Auto sitzt und das Mädchen hat auch mitbekommen, dass da was sehr Schlimmes passiert ist. Klar, wie hat sie das denn jetzt verarbeitet? Besser wie ich. Nur ich bin dann noch zum Krankenhaus gefahren und wie gesagt, die Eltern sagten dann, dass der Junge den Abend nicht überlebt. Und Samstag hole ich mir die Zeitung, da war der Junge tot. Und dann hat der Vater mich dann angerufen und hat gefragt, ob er mir dann die Nachricht schicken könnte. Die was? Die Todesanzeige. Und ob ich dann mit zur Trauerfeier käme. Und ich habe selbst 2 Kinder in dem Alter und ich bin total fertig. Ich komme da gar nicht klar mit. Wann wird die Trauerfeier sein? Morgen früh um 10. Und du bist immer noch unentschieden, ob du hingehen sollst? Ja, ich weiß nicht. Also ich komme da überhaupt nicht mit klar. Du sagst, es hat lange gedauert, bis der Krankenwagen kam. Ja. Was hast du während dieser Zeit getan genau? Ach, wir konnten dem kleinen Jungen ja gar nicht mehr richtig helfen. War er eingeklemmt in dem Auto? Nein, der lag auf der Straße. Der hat den Jungen angefahren, ist am Bus vorbeigefahren und der kleine Junge war wohl noch mit einem anderen Jungen zusammen und die sind einfach über die Straße gelaufen. Und der hat ihn voll erwischt. Und der Wagen war ungefähr so 30 Meter hinter der eigentlichen Unfallstelle. Und da lag der kleine Junge da auf der Straße. War der kleine Junge währenddessen bei Bewusstsein? Nein, gar nicht mehr. Da lief nur das ganze Blut aus dem Kopf raus. Und ihr konntet nichts machen? Ihr habt daneben gesessen und habt... Absolut nichts mehr. Wie lange hat es gedauert, bis dann der Krankenwagen kam? Ja, bestimmt eine Dreiviertelstunde. So lange? Aber da lebte ja noch der Junge. Ja, der ist ja erst abends im Krankenhaus gestorben. Mhm. Der Unfall ist nachmittags um 14 Uhr passiert. Mhm. Und die Eltern, waren die dann auch vor Ort? Das habe ich Mutter, gerade... Die Mutter, das ist ja das Schlimme, die Mutter wohnte direkt gegenüber. Mhm. Und die hatte das dann mitbekommen, dass da was Schlimmes passiert ist, ja, und ist rausgekommen. Der Freund ist dann zu der Mutter gelaufen, hat die Mutter rübergeholt. Mhm. Was spricht man in einer solchen Situation? Da sagt man gar nichts mehr. Mhm. Und diese Dreiviertelstunde kommt einem wahrscheinlich... Das waren Tage. Tage, ja. Mhm. Tage. Mhm. Selbst der Notarzt, die Notärztin, wie die kam, die war ja, die wusste ja gar nicht, was sie zuerst machen sollte. Mhm. Und er ist dann im Krankenhaus verstorben. Ja, abends. Mhm. Bist du jetzt so hin und her gerissen, dass du es auch gerne für die Eltern tun möchtest, dass du morgen dahin gehst zur Beerdigung? Ja, mein Vater, der hatte mich extra mal angerufen. Mhm. Ich bin selbstständig, ich habe ein Geschäft und da hatte mich noch angerufen, Sonntagmittag. Mhm. Und was hat er gesagt? Ja, er hatte mir dann nochmal gesagt, dass der Junge gestorben ist. Mhm. Und ob er mir dann die Traueranzeige zuschicken könnte und ob ich dann zur Beisetzung gehe. Hat sich dann noch bedankt. Ich sag, Dank ist doch sinnlos. Ich hatte alles nichts geholfen. Das ist die Hölle. Du besprichst das hast das in der Familie mit deiner Frau auch besprochen? Ja, natürlich. Mhm. Was meint deine Frau, ob du hingehen sollst? Ja, meine Frau sagt zu mir, wenn du gehen willst, geh. Wenn dir dadurch besser geht. Ja, ist die Frage, ob es dir besser geht danach? Nur ich meine, das sind wir normalerweise alle, die da geholfen haben, die drei Leute. Mhm. Das sind wir dem Mulligen ganz, ganz einfach schuldig, irgendwie dahin zu gehen. Weißt du, Rainer, ich denke auch gerade so, während du das erzählst, es ist für dich sehr schwer, aber es ist für die Eltern ungemein schwerer. Und vielleicht kannst du in einem ganz kleinen Maße, so ein ganz kleinen bisschen Halt geben, wenn du auch da sein wirst auf der Beerdigung. Man kann nicht trösten und man kann auch nichts tun, das ist klar. Aber vielleicht kann man so ein kleines Zeichen setzen und dass man auch Trauer zeigt. Und vielleicht kann das den Eltern so ein ganz kleines bisschen helfen. Je mehr Menschen Anteil nehmen, desto leichter wird ihnen vielleicht auch die unendliche Last, die sie jetzt zu tragen haben. Vielleicht sogar auch im Hinblick auf die Zukunft. Vielleicht wollen die Eltern, vielleicht tut es denen ja auch gut, mit dir nochmal ab und zu Kontakt zu haben. Und dann könntest du helfen. Ja. Oh, das ist unheimlich schwer. Mhm. Da hilft man da und ist alles umsonst. Mhm. Aber du hast das getan, was du tun konntest. Mehr war ja nicht möglich. Da war gar nichts mehr zu machen. Mhm. Mhm. Vielleicht liegt den Eltern ja sogar etwas dran, wenn der Vater dich sogar angerufen hat und wenn er sogar die Frage gestellt hat und wenn er dir noch die Todesanzeige geschickt hat. Na, die hast du ja vor dir liegen, die habe ich ja noch mit rüber gefaxt. Nee, ich habe hier gar nichts liegen, das haben meine Kollegen im Hintergrund gemacht. Vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Ruf von den Eltern, dass sie vielleicht schon auch euch dabei haben wollen, weil ihr immerhin die letzten Menschen wart, die den Jungen begleitet haben. Vielleicht ist das für die Eltern auch was sehr Wichtiges. Ja, ist nur verdammt schwer. Mhm. Aber denke immer daran, wie schwer es dem Vater fällt morgen. Na, ich bin ja selbst Vater. Naja, klar. Ja, ja. Aber du hast deine Kinder noch. Ja. Nur das Schlimme ist, der Fahrer, der konnte da bestimmt nichts für. Mhm. Der konnte da wirklich, da war so unübersichtlich alles. Weißt du, Rainer, da kann man natürlich keinen Rat geben. Das muss deine innere Gefühlssituation entscheiden. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, glaube ich, dass ich mich dazu zwingen würde, morgen dorthin zu gehen, auch wenn es mir schwer fallen würde. Mir fällt das verdammt schwer. Ja. Ja, das war meine... Du wolltest wahrscheinlich auch meine Meinung hören, wie ich mich da verhalten würde. Wir müssen jetzt aufhören, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung für morgen. Alles klar. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik heute Nacht eine Buchholz. Morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Telefon-Talkshow offenen Telefon-Talkshow um 1:15 im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Und um 1 geht's schon los im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.